Am Mikrofon Peter Tachtler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Auch dies war ein Tag, an dem sich Politiker mit Einfluss auf die Zukunft der Deutschen Gedanken gemacht haben, was die Verflechtung Deutschlands in europäische Sicherheitsstrukturen angeht. Die Außenminister der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und ihre beiden deutschen Amtskollegen haben heute in Ost-Berlin darüber diskutiert. Auch der Bundeskanzler und der französische Staatspräsident waren mit der deutschen Frage beschäftigt. Wir wollen gleich mehr darüber hören, beginnen aber wollen wir die Sendung mit einem Ereignis, das besonders die Menschen in Berlin überaus viel bedeutet. Der berühmte Checkpoint Charlie ist nicht mehr. Der Übergang zwischen Ost- und West-Berlin an dieser Stelle hat seine Schrecken verloren. Lutz Krieger. Der Beobachter in Berlin scheut sich inzwischen schon, das Wort Historie zu benutzen, denn wenn wieder einmal ein Stück dessen verschwindet, was die Trennung der Stadt dokumentiert, und dennoch dieser Abbau des Checkpoint Charlie, jenes legendären Überganges an der Friedrichstraße im Zentrum Berlins, das war schon Zeitgeschichte. Heute am Verhandlungstag der vier Siegermächte über Deutschland mit den beiden deutschen Außenministern sollte dieses Symbol, auf Wunsch der Amerikaner übrigens, gelöscht werden. Symbolträchtig war alles an dieser Feuerstunde, an der auch Willy Brandt teilnahm und die vier Außenminister James Baker, USA, Roland Dümmer, Frankreich, Douglas Hurd, Großbritannien, Edward Shevardnadze, Sowjetunion, Hans-Dietrich Genscher, Bundesrepublik Deutschland und Markus Meckel, der DDR-Außenminister. Um 10.44 Uhr war es dann soweit, der französische Stadtkommandant General Ken erteilte den Soldaten der drei Westalliierten die Genehmigung zum Entfernen des Wachhäuschens. Major, faites démonter le poste de contrôle Checkpoint Charlie. Genehmigung, den Checkpoint Charlie zu entfernen. Woran immer wieder erinnert wurde, das waren die Opfer, die diese Trennungsmauer durch die gewachsene Stadt Berlin in fast 30 Jahren gefordert hat. Nur wenige Meter von diesem Übergang Checkpoint Charlie, der übrigens so heißt, weil die US-Streitkräfte in Berlin für die Verbindung mit dem übrigen Bundesgebiet wichtige Kontrollpunkte mit einem Namen belegten, Alpha für Helmstedt, Bravo für Dreilinden und eben Charlie für den innerstädtischen Übergang in den sowjetischen Sektor an der Friedrichstraße. Nur wenige Meter davon entfernt verblutete Peter Fechter am Stacheldraht. Tino Schwerziner, Ostberlins Oberbürgermeister, erinnerte daran ebenso wie Berlins Bürgermeisterin Ingrid Stahmer. Schwerziner erinnerte aber auch daran, wie es zu einer Politik kam, die den Abriss dieses und anderer Grenzkontrollpunkte ermöglichte. Diese einmalige historische Chance wurde uns nicht in den Schoß gelegt. Wir verdanken sie den mutigen Frauen und Männern, die die Freiheit in der DDR mit einer friedlichen Revolution erkämpft haben. Wir verdanken dies der Demokratiebewegung in ganz Osteuropa und dem Prozess der Umgestaltung in der Sowjetunion. Es war deutlich, dass die Feierstunde am Checkpoint Charlie ein sichtbarer Akt für den guten Verhandlungswillen all der an den 2+4 Gesprächen beteiligten Mächte darstellen sollte. Dabei ging die Botschaft des Dankes immer wieder an die Sowjetunion und deren neuen Politik. So auch bei Hans-Dietrich Genscher, als er sagte: Wir danken den Westalliierten, den Vereinigten Staaten, Frankreich und dem Vereinigten Königreich für ihre Festigkeit in der Zeit der Bedrängnis, für die Luftbrücke in der Zeit der Not. Wir danken der neuen sowjetischen Führung dafür, dass sie mit ihrer Politik der Zeit der Bedrängnis ein Ende gesetzt hat. Die Außenminister der beiden deutschen Staaten und der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges haben also, wie gehört, den Checkpoint Charlie noch einmal besucht, ehe sie in Ost-Berlin zu einer neuen Runde der sogenannten 2+4 Gespräche zusammenkamen. Für die westlichen Teilnehmer der Runde waren neue Vorschläge des sowjetischen Außenministers Edward Shevardnadze überraschend und nicht annehmbar, was die Bündniszugehörigkeit der Deutschen künftig angeht. Aus Ost-Berlin, Hans-Jörg Krieger. In der heutigen zweiten 2+4-Runde hat ohne Frage der sowjetische Außenminister Edward Shevardnadze den Ton angegeben. Er präsentierte den fünf Kollegen einen Entwurf für eine abschließende völkerrechtliche Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit. Darin enthalten auch der Vorschlag, Berlin 6 Monate nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu entmilitarisieren. Die Idee hatte Shevardnadze heute Vormittag schon in aller Öffentlichkeit geäußert, und zwar in einer kurzen Rede bei der Zeremonie zum Abbau des Ausländerübergangs Checkpoint Charlie. Bei dieser Gelegenheit widersprach niemand dem sowjetischen Außenminister, wurde aber später in der streng abgeschirmten Sitzung in Schloss Niederschönhausen. Dort wurde ihm entgegengehalten, dass Berlin dann von 380.000 sowjetischen Soldaten umzingelt sein würde. Auf wenig Begeisterung stießen auch andere Kernpunkte des Moskauer Konzepts. Vor allem konnte sich keiner der anderen Außenminister für die Vorstellung erwärmen, wichtige äußere Aspekte der deutschen Einheit nach der Vereinigung in Übergangsfristen zu regeln. 3 Jahre sollten, so ein Vorschlag, nach der Vereinigung eingeräumt werden für Maßnahmen zur Begrenzung der Streitkräfte des künftigen Deutschlands. Von britischer Seite war zu hören, dass den Sowjets dabei eine Größenordnung von 200.000 bis 250.000 Mann vorschwebe. In einer Übergangszeit von 5 Jahren hätte Deutschland alle internationalen Verträge und Abkommen, die von der Bundesrepublik und der DDR abgeschlossen wurden, zu bestätigen. Das würde natürlich auch gelten für die jeweilige Mitgliedschaft in den beiden Militärbündnissen und wäre praktisch die Realisierung einer doppelten Zugehörigkeit Deutschlands zu NATO und Warschauer Pakt. Übergangsfristen sind in dem sowjetischen Entwurf schließlich auch vorgesehen für die Regulierung von Verpflichtungen gegenüber einzelnen Staaten, was auch gelten soll für die materiellen Probleme, die sich aus der Präsenz ausländischer Truppen auf deutschem Boden ergeben. Nach Meinung der westlichen und der beiden deutschen Außenminister laufen solche Gedanken auf eine Singularisierung Deutschlands zumindest für eine gewisse Zeit hinaus. Hans-Dietrich Genscher in der abschließenden Pressekonferenz. Für uns ist es wichtig, dass wir das Vereinigte Deutschland nicht mit offenen Fragen belasten, sondern dass die volle Souveränität des Vereinigten Deutschlands im Zeitpunkt der Einigung hergestellt wird und dass das Vereinigte Deutschland nicht singularisiert oder diskriminiert wird. Auf dieser Grundlage suchen wir nach der Lösung der äußeren Aspekte der deutschen Vereinigung. Von allen Teilnehmern begrüßt wurden die Resolutionen der beiden deutschen Parlamente zur polnischen Westgrenze, die sich die Regierungen in Bonn und Ostberlin zu eigen gemacht und der polnischen Regierung zugestellt haben. Zweifel an dem Verzicht der Deutschen auf Gebietsansprüche gegenüber Polen hegt inzwischen offensichtlich niemand mehr. Und allen gemeinsam ist die Vorstellung von dem geografischen Umfang des künftigen Deutschlands, die der amerikanische Außenminister James Baker auf der Pressekonferenz wie folgt umrissen hat. Und wichtig ist, unsere Haltung dazu ist sehr klar. Ein vereintes Deutschland sollte aus dem gegenwärtigen Territorium der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik bestehen und Berlins. Nicht mehr, nicht weniger. Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten unter uns 6 in dieser Hinsicht. Auch der amerikanische Außenminister nannte es wichtig, dass dieses Deutschland nach der Vereinigung souverän sei. Dabei können sich die beiden deutschen Regierungen durchaus aber Einschränkungen vorstellen. Denn auch dies, so DDR-Außenminister Meckel, sei ein Zeichen von Souveränität. Deshalb haben wir vorgeschlagen, dass die deutschen Staaten einen Verzicht aussprechen auf den Besitz, die Verbreitung, die Anwendung und die Stationierung von ABC-Waffen, dass sie ebenso eine Erklärung aussprechen, in der sie sagen, wir wollen keine größeren Truppenstärken in Deutschland haben als etwa 300.000 Mann. Dies in voller Souveränität mit der Bitte ausgesprochen ist, bei den Verhandlungen in Wien so zu berücksichtigen, dass dadurch keine Singularität für Deutschland entsteht. Nennenswerte Fortschritte sind heute in dieser 2+4-Runde offensichtlich nicht erzielt worden. Nach wie vor gibt es in den entscheidenden Fragen keine Übereinstimmung. Aber immerhin ist auch die Sowjetunion inzwischen entschlossen, die Gespräche bis November dieses Jahres, bis zu dem geplanten Gipfeltreffen der 35 KSZE-Staaten, zu einem Ende zu bringen. In Assmannshausen am Rhein haben sich heute der französische Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl anständig eingegeben. In ihren Gesprächen ging es um Europa in einem weiten Sinne, eingeschlossen die Sowjetunion und ihr schwieriger Weg heraus aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Beide Politiker sehen tätige Hilfe für Michail Gorbatschow als Gebot der Stunde an, die Sache brenne unter den Nägeln, so Mitterrand. Aber auch die deutsche Sache hatten sie im Blick. Dieter Kopp berichtet. Die Chefs standen heute im Schatten ihrer Außenminister. Die Blicke waren mehr nach Ostberlin gerichtet, wo es am 2+4-Tisch um die äußeren Aspekte der deutschen Einheit ging, und weniger nach Assmannshausen am Rhein, wo Bundeskanzler Kohl und der französische Staatspräsident Mitterrand sich zu einem ihrer persönlichen Gespräche außerhalb der offiziellen Konsultationen trafen. Mit dem Schiff hatten Kohl und Mitterrand am Mittag nach Assmannshausen übergesetzt, bevor sie ihren rund 3-stündigen Meinungsaustausch aufnahmen. Die Themen: Deutsche Einheit, europäische Sicherheit und wieder einmal die Gretchenfrage, wie den Sowjets die gesamtdeutsche NATO-Mitgliedschaft schmackhaft zu machen ist, lagen auf der Hand. Dass Bonn, ohne allerdings ein förmliches Jungteam herzustellen, ein sowjetisches Ja mit Wirtschaftshilfe zu honorieren bereit ist, ist bekannt. Einen 5-Milliarden-Kredit will die Bundesregierung verbürgen. Ob Frankreich, salopp gesprochen, etwas drauflegen wird, darauf war man hier in Assmannshausen gespannt. François Mitterrand blieb freilich eine konkrete Antwort auf die Frage schuldig, ob die Regierung in Paris gleichfalls eine Bürgschaft leisten werde. Dies könne er nicht auf einer Pressekonferenz in Assmannshausen mitteilen, beschied er die Fragesteller. Zunächst seien einmal die Banken gefordert. An seiner grundsätzlichen Einstellung, die mit der Helmut Kohls weitgehend übereinstimmt, ließ er aber keinen Zweifel. Hilfe für die Sowjetunion und die kleineren Reformstaaten Osteuropas tut Not, und sie muss schnell kommen, bekräftigten beide Politiker nach ihrem Meinungsaustausch vor der Presse. Die Sache brennt unter den Nägeln, formulierte Mitterrand. Alles, was zur Öffnung der Sowjetunion führt, ist vernünftig. Wir wünschen Reformen und wir müssen helfen, dass diese Reformen kommen, fügte der Bundeskanzler hinzu. Schließlich nutze Perestroika allen. Er, wie Mitterrand, wandten sich dagegen, wirtschaftliche Hilfe für die Sowjetunion mit politischen Bedingungen zu verknüpfen, wie dies der amerikanische Präsident Bush getan hatte. Mit Bushs Ansichten werden sich beide Politiker beim Weltwirtschaftsgipfel in Houston, Texas, konfrontiert sehen, wo das Hilfsprogramm für die Sowjets Mitte Juli zentrales Gesprächsthema sein soll. Vorher wollen Kohl und der französische Staatschef die EG-Partner in Dublin von der Notwendigkeit überzeugen, dass gehandelt werden muss. Dort werden sie es in erster Linie mit der Skepsis von Maggie Thatcher zu tun haben. Der Kredit von deutschen Banken in Höhe von 5 Milliarden Mark an die Sowjetunion ist also beschlossene Sache. Auf einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ging es heute um eine Bürgschaft des Bundes. Man war sich einig in dem Willen, das Projekt nicht scheitern zu lassen. Es gab unter den Abgeordneten keine Gegenstimmen. Klaus Hofmeier berichtet. Überraschend, um nicht zu sagen sensationell schnell, ist in einer konzertierten Aktion zwischen sowjetischer Regierung, Bundesregierung und dem westdeutschen Kreditgewerbe unter tatkräftiger Mitwirkung des Haushaltsausschusses des Bundestages, der einstimmig seinen Segen gab, ein gigantisches Kreditprojekt eingefädelt worden. Regierungssprecher Hans Klein teilte heute mit. Aufgrund einer Absprache von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl mit dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow wird die Bundesregierung einen Bankkredit von 5 Milliarden DM an die Sowjetunion verbürgen. Der Kredit soll der Bank für Außenwirtschaft der UdSSR von einem Konsortium deutscher Kreditinstitute unter der gemeinsamen Federführung der Deutsche Bank AG und der Dresdner Bank AG zur Verfügung gestellt werden. Die Absprache des Bundeskanzlers mit dem sowjetischen Präsidenten erfolgte im Zusammenhang mit der kürzlichen Vorlage eines tiefgreifenden Wirtschaftsreformprogramms durch die sowjetische Führung, mit dem die sowjetische Volkswirtschaft auf marktwirtschaftlichen Kurs gebracht werden soll. Der von der Bundesregierung verbürgte Kredit soll dazu beitragen, den wirtschaftlichen Reformprozess der Sowjetunion in einer schwierigen Übergangsphase abzustützen. Damit ist der politische Hintergrund für eine ökonomisch ungewöhnliche Aktion angedeutet. Die politische Gemengelage in der Sowjetunion im Zusammenhang mit der Herstellung der deutschen Einheit, der sowjetischen Mitwirkung dabei, im Zusammenhang auch mit den immensen innenpolitischen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Reformpolitik Gorbatschows, hat den Boden bereitet für die Mobilisierung eines ungebundenen Finanzkredits in einer bisher nicht bekannten Größenordnung. Das Superprojekt hat eine Laufzeit von 12 Jahren bei 6 Freijahren. Es gelten Marktkonditionen, die Bundesbürgschaft und ein auf 10% begrenzter Selbstbehalt der beteiligten Banken haben das Kreditgewerbe aus der Reserve gelockt. In der Bundesregierung versteht man den 5-Milliarden-Kredit als deutschen Beitrag zu einem Gesamtpaket der westlichen Industrieländer mit Maßnahmen zur Unterstützung des Reformprozesses in der Sowjetunion. Über dieses Gesamtpaket wird auf dem EG-Gipfel in Dublin und dem Weltwirtschaftsgipfel in Houston diskutiert. Die Verwendung der Mittel aus dem ungebundenen Finanzkredit hat man mit der sowjetischen Seite offenbar schon andiskutiert. Man geht davon aus, dass deutsche Firmen mit Aufträgen bedient werden. Neben der Sowjetunion können auch Polen und Ungarn auf weitere finanzielle Beistände der Bundesrepublik hoffen. Gegenüber Polen hat der Bundeskanzler bereits bei seinem Besuch im November ein ganzes Bündel von Hilfen zugesagt. Dazu gehört vor allem der Erlass der Rückstände aus dem Jumbo-Kredit. Heute ist mit Polen ein fünftes Umschuldungsabkommen im Umfang von ca. 3 Milliarden Mark paraffiert worden, nachdem bereits im Pariser Club, der Versammlung der westlichen Gläubigerstaaten, Polen eine großzügige Umschuldung gewährt worden ist, und zwar in Gestalt einer Freistellung von allen Zahlungsverpflichtungen aus öffentlichen Krediten bis März 1991. Im Falle Ungarn wird geprüft die Möglichkeit einer kurzfristigen Kreditlinie, nachdem die Banken sich zurückgehalten haben und ihre kurzfristigen Kreditlinien zum Teil nicht verlängerten. Versichert wird, dass die Bundesregierung Ungarn bei aktuell auftretenden vorübergehenden Finanzierungsengpässen nicht im Stich lassen will. Für Meldungen über einen ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 800 Millionen Mark gibt es jedoch noch keine Bestätigung. Dafür wird betont, dass sich die außenwirtschaftliche Lage Ungarns verbessert habe. Das Defizit in der Leistungsbilanz soll von 1,4 Milliarden US-Dollar in 1989 auf voraussichtlich unter 0,4 Milliarden Dollar in diesem Jahr sinken. Trifft dies zu, steigen die Chancen für weitere Hilfen. Auf jeden Fall wird die wirtschaftliche und politische Lage in Polen und Ungarn ebenfalls ein Thema für den EG-Gipfel sein. Eine Einführung der D-Mark in der DDR zum 1. Juli steht seit heute nichts mehr im Weg. Bereits gestern hatten Bundestag und Volkskammer dem Staatsvertrag Bundesrepublik DDR über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zugestimmt. Heute passierte der Vertrag auch den Bundesrat. Dagegen stimmten, wie zu erwarten, die Länder Niedersachsen und Saarland, beide sozialdemokratisch regiert. Peter Kowai aus Bonn. Nach wochenlangem Streit senkte sich heute wieder politischer Friede über Bonn. Auch der Bundesrat hat dem Staatsvertrag mit der DDR zugestimmt, allerdings bei zwei Nein-Stimmen der SPD-regierten Länder Niedersachsen und Saarland, dem Land, wo SPD-Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine regiert. Mit Mehrheit der SPD-regierten Länder wurde heute eine Entschließung verabschiedet, in der die Vorbereitung des Vertrages durch die Bundesregierung scharf kritisiert wird. Und eine neue Front wurde auch schon wieder aufgebaut. Die SPD-regierten Länder argwöhnten heute, dass sie beim zweiten Staatsvertrag schon zu Anfang wieder durch Geheimniskrämerei der Bundesregierung außen vor gelassen werden. Das wollen sie sich diesmal allerdings nicht gefallen lassen, obwohl sie mit der Union heute auch einträchtig der Polen-Resolution zugestimmt haben. In der Debatte gab es klare Unterstützung der Bonner Regierung durch die Unionsländer. Für sie meinte Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth: Wer diesen Zustand haben will, wer will, dass der Handwerker, der Westkontakte hat, D-Mark, hat ein gebrauchtes Auto und die Krankenschwester im öffentlichen Dienst nur die Ostmark hat. Wer die neue Klassengesellschaft einführen will, der könnte diese Alternative überlegen. Und diese Alternative wollen wir nicht. Dagegen sieht die SPD Gefahren, auch die Länder, die zugestimmt haben, wie Nordrhein-Westfalen. Deren Landesvater Johannes Rau meinte: Wir wollen teilen. Wir wollen die Teilung überwinden, auch durch Teilen. Aber da muss man doch die Frage stellen, wer trägt denn die Last? Werden denn den starken Schultern auch mehr Lasten auferlegt als den Schwachen oder müssen wieder die Schwachen alles tragen? Der Berliner regierende Bürgermeister Walter Momper, SPD, hob die Zukunftsrolle der alten Reichshauptstadt hervor, die nach seiner Meinung wieder Hauptstadt sein sollte. Momper: Die Bürgerinnen und Bürger auf dem heutigen Gebiet der DDR, die wollen Berlin auch als Hauptstadt. Denn das Zusammenwachsen Berlins, das ist Symbol für die Überwindung der Teilung Deutschlands. Und Berlin kann darüber hinaus inmitten der DDR gelegen die Lokomotive sein für den schnellen ökonomischen Aufschwung weiter Teile dieses Gebietes. Für Hessen sagte der Ministerpräsident Walter Wallmann, die Deutschen hätten beim Zusammenwachsen sehr viel Format gezeigt. Keinen Taumel habe es gegeben, keine der schlechten Eigenschaften, die sonst bei umwälzenden Prozessen hochgekommen seien, habe sich seit dem 9. November gezeigt. Wenn jetzt am 1. Juli die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion Wirklichkeit wird, ist nach Meinung der CDU-CSU überhaupt kein anderer Weg möglich gewesen. Als Redner der Regierung zitierte Finanzminister Theo Weigel einen Satz, mit dem die Polen ihre Situation umschrieben haben, die sich aus der sozialistischen Misswirtschaft ergeben hat. Weigel: In Polen ist ein Satz geboren worden, der auch für den dortigen ökonomischen Prozess gilt. Man kann einen Abgrund nicht in zwei Schritten überwinden. Man kann einen Abgrund, und um einen Abgrund handelt es sich, nur mit einem kräftigen Sprung überwinden. Und vor dieser Aufgabe stehen wir und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. In Moskau bemühen sich die Kommunisten der Russischen Föderativen Republik weiterhin um Einzelheiten der Gründung einer eigenen KP. Anders als in den übrigen 14 Sowjetrepubliken gibt es in Russland bisher noch keine eigenständige Partei der Kommunisten. Heute ging es um die Wahl des ersten Sekretärs der neuen Partei. 7 Kandidaten bewerben sich, doch keiner erhielt bisher die erforderliche Mehrheit. Aus Moskau, Eduard Neumeier. Es war vorherzusehen, dass dem Gründungskongress der russischen kommunistischen Partei in dieser Woche in Moskau die beschlossene Beratungszeit von 4 Tagen nicht ausreichen würde. Grund ist ein geradezu exzessiver Diskussionsdrang. Und es handelt sich dabei nicht selten um richtig strittige Debatten zwischen unvereinbaren Temperamenten und politisch unverträglichen Charakteren. Das lässt erwarten, dass die Hauptaufführung, der Parteitag Anfang Juli, auch mindestens eine Woche, wenn nicht 10 Tage dauern wird. Denn es geht um Grundsätzliches. Das ist auch heute deutlich geworden, während einer wiederum langen Vorstellung der Kandidaten für das Amt des russischen KP-Chefs im Range eines ersten Sekretärs. Um es vorweg zu sagen, der erste Wahlgang blieb ergebnislos. Nachdem 2 Kandidaten verzichtet hatten, nämlich Ministerpräsident Ryschkow und Innenminister Vadim Bakatin, traten 7 Kandidaten an, die man auch für russische Verhältnisse als Nobodies bezeichnen könnte. Nur einer von ihnen war vor kurzem schon einmal ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden, der Parteichef von Krasnodar am Schwarzen Meer, Ivan Polaskov. Er war Gegenkandidat von Boris Jelzin ums Amt des Vorsitzenden des Obersten Sowjets der Russischen Föderativen Sowjetrepublik. Andere Namen sagen selbst intimen Kennern der sowjetischen Parteiszene nicht viel. Gerade, dass man sich Alexander Melnikow aus Kemerovo als scharfen Gorbatschow-Kritiker merken konnte. Entsprechend fielen dann auch die Ergebnisse beim ersten Durchgang aus. Keiner der Kandidaten konnte die erforderliche Stimmenzahl von 1.357 Stimmen erhalten. Polaskov kam mit 1.117 Stimmen am nächsten. Ein russischer 2. Parteisekretär der armenischen KP, Aljek Labov, erhielt 848 Stimmen. Diese beiden traten in einem nächtlichen Wahlgang noch einmal an, dessen Ergebnis samt dem Sieger morgen noch vorgestellt werden soll. Der Rest erhielt zwischen 343 und 26 Stimmen. Schmählich endete der Kandidat des Reformflügels von der demokratischen Plattform, die möglicherweise von der Partei abfallen wird, sowohl von der russischen als auch demnächst von der sowjetischen, wenn die Tendenz einer Mobilmachung der dogmatischen Kräfte sich fortsetzt. Der Kandidat der Reformer, Wladimir Lysenko, erhielt 90 Stimmen. Es hätten bei diesem Auditorium auch kaum sehr viel mehr werden können, wenn der Kandidat ein feuriger Redner gewesen wäre, der Lysenko aber überhaupt nicht war. Er kann als ein abschreckendes Beispiel dafür gelten, wie gute politische Ansätze und Vorsätze, einleuchtende Ideen durch einschläfernden Vortrag plötzlich selber wie einfallslos wirken. Der voraussichtliche Sieger der Stichwahl müsste Polaskov heißen, ein 55 Jahre alter Funktionär, der in der Wochenzeitung Novoje Vremya, Neue Zeit, damit charakterisiert wird, dass er, ich zitiere, traurige Berühmtheit als Verfolger der Genossenschaften errang. Dass er sich nicht von der chauvinistischen Bewegung Pamjat distanzieren wolle und dass er von keiner anderen als Nina Andrejewa als Chef einer Partei der Bolschewiki und Leninisten für denkbar erklärt wurde. Und Nina Andrejewa ist die Verkörperung allen Hasses gegen die Perestroika Michail Gorbatschow. Nelson Mandela, der charismatische Führer der Schwarzen in Südafrika, ist derzeit in den USA und New York hat ihm einen Empfang bereitet, der seinesgleichen schon lange nicht mehr hatte. Es gab eine Konfetti-Parade auf dem Broadway. Der Gefeierte freilich musste die Huldigung in einem kugelsicheren Gefährt genießen. Heute hielt Mandela eine Rede vor dem UNO-Ausschuss gegen die Apartheid. Martin Ebbing berichtet. Offene Begeisterung ist eine seltene Gefühlsregung bei den Vereinten Nationen. Heute war so ein seltener Tag. Emphatischer hätte der Empfang für Nelson Mandela nicht sein können. Bereits bei seiner Anfahrt gab es Applaus und begeisterte Rufe von den Angestellten der UN, die alle versuchten, persönlich einen Blick auf den stellvertretenden Vorsitzenden des African National Congresses zu erhaschen. Und sogar langgediente Diplomaten konnten so etwas wie freudige Erregung nicht verbergen. Den ANC und die UN verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit. Die Weltorganisation war neben den schwarzafrikanischen Staaten eine der ersten internationalen Organisationen, die deutlich gegen die Apartheid-Politik Front machten. Die Situation in Südafrika war ständiges Thema jeder Generalversammlung, praktisch seit der Gründung der UN vor 45 Jahren, ebenso wie die Forderung nach der sofortigen Freilassung Nelson Mandelas lange Jahre lang auf der Tagesordnung stand. Die UN war auch eine der ersten Organisationen, die die Politik der Sanktionen unterstützte und half, diese Sanktionen zu koordinieren und durchzusetzen. Von daher konnte Mandela vor diesem Forum mit der zentralen Botschaft seiner Reise, haltet die Sanktionen aufrecht, auf offene Ohren rechnen. Keines der jüngsten Ereignisse in Südafrika erfülle die Kriterien der Vereinten Nationen für die Aufhebung des Druckes auf den Rassistenstaat. Besonders herausstrich Mandela den Umstand, dass die Generalversammlung im letzten Jahr ihre Anti-Apartheid-Resolution einstimmig verabschiedet hat. Diese Einstimmigkeit gelte es auch in Zukunft zu bewahren und Mandela erwähnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die europäische Gemeinschaft. All dies sind Positionen, die Mandela auch anderenorts seit seiner Freilassung immer und immer wieder betont hat. Aber sein heutiger Auftritt war auch weniger eine Fortsetzung der politischen Debatte über Apartheid, sondern mehr eine Ehrung und Würdigung der Person Mandela. Es war auffällig, wie oft von den Einleitungsrednern der persönliche Mut, die moralische Integrität und die Standhaftigkeit des ANC-Führers hervorgehoben wurde. UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar nannte ihn in seinen Eröffnungsworten einen Champion der Freiheit und ein Symbol der Hoffnung. Wie schon bei seinen bisherigen Auftritten in New York, wurde Mandela auch bei der UN als ein moderner Held gefeiert. Solch eine Ehrerbietung ist eine Haltung, die in den letzten Jahren nicht sehr oft bei den Vereinten Nationen anzutreffen war. Von daher könnten die pathetischen Worte von einem historischen Besuch in diesem Fall tatsächlich zutreffen. Im Iran hat bekanntlich die Erde gebebt, ganze Dörfer und Städte sind nicht mehr. Niemand weiß bisher, wie viele Menschen die Katastrophe nicht überlebt haben. Am Abend hörte man von nicht weniger als 35.000 Todesopfern. Wie immer bei so schlimmen Begebenheiten hat auch diesmal weltweit die Hilfe begonnen. Das Nötigste ist auf dem Weg nach Persien. Seine Wahl scheint nur ein weiteres Zeichen dafür zu sein, dass sich die politischen Gegner des sowjetischen Staats- und Parteichefs jetzt ernsthaft formieren. Schon im Vorfeld hatte der konservative Landwirtschaftsminister Ligatschow offen den Rücktritt Gorbatschows als Generalsekretär der KPDSU gefordert und Gorbatschow selber deutete an, dass für ihn ein solcher Schritt durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Karl Grobe kommentiert. Der nächste Parteitag ist immer der schwerste, jedenfalls für Michail Gorbatschow. Wenn die russische Parteikonferenz in dieser Woche in Moskau die Probe aufs Exempel war, dann ist für den 28. Parteitag in der nächsten Woche einiges zu erwarten. Die 2744 Delegierten werden nämlich wieder da sein im großen Kremlpalast. Sie stellen rund 58% der Leute, die die gesamte sowjetische Partei darstellen sollen. Und als russische Partei gaben sie sich einen ausgesprochen konservativen Vorsitzenden. Aber was für eine Partei präsentiert sich da? Über die Hälfte der Delegierten, genau 1511 Mann, sind hauptberufliche Parteifunktionäre oder Leiter von Betrieben, die dem bisher noch funktionierenden Parteistaat gehören. Sie sind jedenfalls nicht Arbeiter oder Bauern. Sie sind Angestellte eben der Zentrale, die sie ihrerseits wählen sollen. Die herrschende Klasse der Sowjetunion ist eine ziemlich geschlossene Gesellschaft. Da soll man sich dann auch nicht wundern, wenn Michail Gorbatschow unter schärfere Kritik geriet als jemals ein Parteichef vor ihm. Seine Reformpolitik soll ja eigentlich darauf hinauslaufen, diese herrschende Klasse überflüssig zu machen. Und so halbherzig die Perestroika auch betrieben wird, die Genossen aus der Provinz haben das jetzt kapiert. Sie sind besonders erbittert, weil eben dieser Michail Gorbatschow von ihnen einmal ausgesucht worden war, den Apparat der Herrschenden vor dem Zerfall zu retten. Und nun hat sich herausgestellt, dass er nicht zu retten ist und nicht gerettet werden soll. Gorbatschow habe den weltweiten imperialistischen Feind erst richtig aufgebaut und es sei einigermaßen schwachsinnig, ihn nicht mehr für einen aggressiven Feind zu halten, sagte ein kommandierender General von der unteren Wolga. Gorbatschow solle gefälligst zurücktreten, forderte sein alter Widersacher Jegor Ligatschow. Ein Delegierter aus Südsibirien, der vor genau 2 Jahren schon einmal durch seine hochentwickelte Borniertheit Aufsehen erregt hatte, suchte sich als Populist mit einer Attacke auf die leeren Läden zu profilieren, als habe der Parteichef selber die Vorräte aufgekauft und verlangte dessen Amtsverzicht. Von diesen Delegierten, dieser Parteitagshälfte, die den dumpferen Teil Russlands verkörpert, hat Gorbatschow nichts mehr zu erwarten, außer Widerstand. Aber seine eigene Plattform, wie man in der Sowjetunion das nennt, was noch immer nicht Fraktion heißen darf, bestimmt über weniger als ein Drittel der Parteitagsabgeordneten und hat unter den nun hinzukommenden Vertretern der kleineren Sowjetrepubliken gewiss keine Mehrheit. Es bleiben also die radikalen Reformer. Die gewinnen zwar so ziemlich jede Wahl, sofern sie sich aufstellen lassen können, aber von den russischen Parteitagsdelegierten zählen nur 2% zu ihnen. Da wird die wirkliche Kluft zwischen Partei und Volk deutlich. Wer das Land ändern will und die Mehrheit auf seiner Seite wünscht, der muss sich von dieser Partei trennen. Die Reformer werden das bald tun und ihre eigenen Laden aufmachen, und Gorbatschow hat sein Präsidentenamt von der kommunistischen Partei unabhängig gemacht. Nun braucht er aber Verbündete. Wenn er sie auf dem Reformflügel gewinnt und wenn das reicht, dann ist das die vierte russische Revolution in diesem Jahrhundert. Sonst ist das Scheitern eingebaut. Das Wort, das der damalige Chef des Bundeskriminalamtes Horst Herold dem von RAF-Terroristen ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback am offenen Grabe nachrief, scheint sich nun doch zu erfüllen. Ich werde sie dir alle bringen. Binnen zweier Wochen wurden 8 Angehörige der seit 20 Jahren bombenlegenden, raubenden und mordenden Bande namens Rote Armee-Fraktion festgenommen. 5 von ihnen sind Frauen, 3 Männer, einige schon im reifen Alter von über 40 Jahren. Sie gehörten alle zur sogenannten ersten oder zweiten Generation der ursprünglich als Bader-Meinhof-Gruppe bezeichneten RAF. Die Taten, derer sie beschuldigt werden, reichen zurück bis in den schrecklichen deutschen Herbst 1977, in dem nächst Siegfried Buback auch der Sprecher der Deutschen Bank Jürgen Ponto und der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer mit seinen Polizeibegleitern Mordanschlägen zum Opfer fielen. Alle 8 wurden auf dem Staatsgebiet des Nochstaates DDR verhaftet, ausgestattet mit dessen Staatsbürgerschaft, mit ordentlichen Personalpapieren versehen, natürlich auf falsche Namen ausgestellt. Schon seit 10 Jahren gehen sie ziviler Berufstätigkeit nach, als Lehrer, Techniker, Wissenschaftler, Arbeiter. Sie lebten bis zu ihrer Verhaftung in bescheidenen Wohnungen. Die mutmaßliche Mittäterin beim Ponto-Mord, Susanne Albrecht, hat einen echten DDR-Bürger geheiratet und ihm ein Kind geboren. Alle behaupten, sie hätten sich längst vom Terrorismus losgesagt. Ihre Übersiedlung in die DDR um das Jahr 1980 sei gleichsam das Bekenntnis der Abwendung und Reue gewesen. Die einstigen DDR-Machthaber, voran der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker und sein Staatssicherheitschef Mielke, leugnen derweil beharrlich von der Aufnahme westdeutscher Terroristen und ihrer Einbürgerung in die DDR auch nur etwas geahnt zu haben. Noch amtierende DDR-Richter in Ostberlin hingegen wollten vor Wochenfrist die Vollstreckung der seit Jahren vorliegenden Haftbefehle des Bundesgerichtshofes verweigern, weil ihnen bei einigen der Festgesetzten der Tatverdacht nicht ausreichte. Die Bundesanwaltschaft musste das Material mit einem Hubschrauber des Grenzschutzes im Eileinsatz nachliefern. Sonst hätten sich die Volksrichter auf ihre neu entdeckte Rechtsstaatlichkeit berufen und mehrere der kaum Ergriffenen wieder freigelassen. Mittlerweile hat auch in der Bundesrepublik eine Justizgroteske begonnen. Der gerade neu bestellte Generalbundesanwalt Alexander von Stahl mag nicht gegen Honecker, Mielke und andere hohe DDR-Funktionäre ermitteln, die ohne jeden Zweifel darüber informiert waren, dass ihr Staatssicherheitsdienst bundesdeutschen Terroristen Unterschlupf gewährte. Gleichwohl könnte man die Altstalinisten hierzulande vermutlich nur wegen Strafvereitelung belangen, nicht wegen Unterstützung der RAF-Bande, falls sie den Banditen denn ihre Reumütigkeit geglaubt und ihnen zur Zuflucht verholfen hätten. Eine solch lässliche Sünde anzuklagen, wäre aber der Generalbundesanwalt nicht einmal zuständig. Sie gehörte in die unteren Instanzen der westdeutschen Gerichtsbarkeit. Für den schwelenden Verdacht, der DDR-Staatssicherheitsdienst habe dem einen oder anderen RAF-Flüchtling Urlaub zwecks Begehung weiterer Anschläge gewährt, zuletzt für den Herrhausen-Mord in Frankfurt, fehlen offenbar sichere Beweise. Doch in Wahrheit geht es auch gar nicht um die vermutlich ohnehin haft- und verhandlungsunfähigen Begünstiger Honecker und Mielke, sondern um die mutmaßlichen Täter aus der RAF. Sie werden beschuldigt, schwerste Straftaten bis zum Mord in der Bundesrepublik und im westlichen Ausland begangen zu haben. Sie gehören vor unsere ordentlichen Gerichte. Die DDR-Justiz wendet nun gegen das Begehren auf Zulieferung, wie es im Juristendeutsch heißt, eine Verfassungsvorschrift ein, nach der es ihr verboten sei, DDR-Staatsbürger an eine ausländische Macht zwecks Strafverfolgung zu überstellen. Wir dürften so etwas nach dem Grundgesetz auch nicht tun. Wir würden freilich auch keinem Terroristen erst zur Bundesbürgerschaft verhelfen, um ihn mit diesem Vorwand dann der Aburteilung in einem Rechtsstaat zu entziehen. Die Diener eines Regimes, das Verbrecher deckte, haben das Recht verwirkt, im Namen ihrer vergehenden Staatlichkeit über die Günstlinge von gestern zu urteilen. Ich wäre nicht bereit, aufgrund der Vergangenheit, die ich habe, irgendwelche Hilfsarbeiten zu machen. Er sitzt da auf seinem Stuhl mit Empörung. Er wippt mit dem Fuß, kratzt sich am Kopf, schaut an die Decke. Er sieht aus, als könnte ihm niemand was. Eine Stasi-Biografie, Jahrgang 1963. Es gibt genügend Möglichkeiten, auch in unserer Branche in der freien Wirtschaft einzusteigen. Was ich vorher nicht vermutet hätte, aber die Einstellung vieler Unternehmer ist nicht ganz schlecht zu ehemaligen Mitarbeitern für Staatssicherheit, speziell die in solchen Tätigkeiten gearbeitet haben. Er denkt, ihm kann niemand was. Er kann was. Elite. Ich bin 27 Jahre alt, wurde 1981 in das MFS eingestellt, besuchte im Auftrag des MFS die Offiziershochschule der Landstreitkräfte der NVA in der Fachrichtung Kommandeure von Aufklärungs- und Fallschirmjägereinheiten und arbeite seit diesem Zeitpunkt in einer Antiterroreinheit. Am 1.3.90 wurde ich ins MFIA übernommen und arbeite in der gleichen Tätigkeit. Beruf Antiterrorspezialist. Hauptabteilung 22. Das war die Arbeitsgruppe des Ministers. Also wir waren im Prinzip beim Minister für Staatssicherheit angebunden und er hat uns für solche Zwecke der Terrorismusbekämpfung zu seiner Verfügung gehabt. Früher bei der Stasi hieß das Terrorabwehr. Heute im Ministerium für Innere Angelegenheiten, Abteilung Volkspolizei, Diensteinheit Terrorbekämpfung. Aufgabenstellung: erstens Schutz von Persönlichkeiten und Sachen, zweitens Terroristenbekämpfung, drittens Bekämpfung gefährlicher Rechtsbrecher, viertens Durchsetzung vorbeugender Maßnahmen. Die Gesamtzahl der eingestellten ehemaligen Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit bzw. des Amtes für nationale Sicherheit im Zuge der Auflösung dieses Amtes und im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben an das Ministerium für Innere Angelegenheiten beläuft sich auf etwa 3000 Angehörige. Mein Name ist Zimmermann. Klaus Zimmermann, Leiter der Verwaltung Personalangelegenheiten im Ministerium für Innere Angelegenheiten. Eine Umschulung im inhaltlichen Sinne, also im Sinne der Erfüllung der Aufgaben, der Spezialisierung, war in diesem Falle nicht notwendig, sondern eben nur eine Veränderung, die sich aus dem Dienstverhältnis zur Deutschen Volkspolizei ergeben. Es ging vor allem um die Einstellung von Spezialisten. Spezialisten, die für die Erfüllung der übertragenen Aufgabe unbedingt gebraucht wurden. Das hatte zur Folge, dass eine Auswahl erfolgen musste. Das sind keine Führungskader übernommen worden, sondern die Führung dieser Diensteinheiten ist durch die Volkspolizei sichergestellt. Ich bin jetzt bei der Volkspolizei. Eine Stasi-Biografie. Wie gesagt, ich sehe in allererster Linie meine Perspektive bei der Polizei. Selbst wenn ich von Springer zum Beispiel ein besseres Angebot bekommen würde, also finanzielle Mittel spielen da nicht die Rolle. Ja? Ich bin bestrebt, in der Polizei weiter zu dienen, auch meine nächsten Jahre. Aber sollte es aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit mehr geben, dass ich eben aufgrund meiner Vergangenheit aus dem Staatsdienst entlassen werde, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, würde ich auch so eine Tätigkeit in Betracht ziehen. Weil man nicht weiß, ob nach der Wiedervereinigung wieder eine Säuberungsaktion gemacht wird, sagt er. Und diese Unsicherheit ist weiter erhalten geblieben, sicherlich bis wir eines Tages da endgültig ein Schwamm drüber ist. Mit dem Minister Distel haben wir da ja erstmal eine relativ klare Konzeption für die nächsten Jahre. Wir müssen von diesen Kapitalisten und Sozialisten etwas abkommen. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Denkprozess durchgemacht. Ja, diese freie Marktwirtschaft bzw. diese Planwirtschaft, was sich durchgesetzt hat, ist mittlerweile klar. Es gab Vorgaben in diesem Sinne. Es bezieht sich hier insbesondere auf Kriterien der Art, dass eine Einstellung nur erfolgen konnte, wenn die Spezialisierung nachgewiesen werden konnte. Es wurden keine Führungskader eingestellt. Ich bin Einsatzkommandoleiter gewesen eines Antiterrorreferates. Das war die Antiterrorabteilung, Abteilung 2 der Hauptabteilung 22. Ich bin jetzt Einsatzgruppenleiter, wiederum in der Antiterroreinheit des MFIA der Polizei. Führungskader, die Spezialisten, die brauchen wir. Die können doch was, die wissen was. Herr Distel jedenfalls weiß das. Man kann ja nie wissen. Meine Kenntnisse werden auf jeden Fall verlangt in Zukunft und mein Rat und meine Erfahrung werden auch mit eingebracht. Und die Polizei ist auch daran interessiert. Wir haben auch auf vielen Gebieten Erfahrungen, wo sie keine haben. Und es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Eine Stasi-Biografie. Glück gehabt. Es gibt ehemalige Stasis, Subalterne, die von solchen Perspektiven nur träumen können. Der ehemalige Pförtner vom Stasi-Haupt zur Ruschestraße beispielsweise rennt jetzt mit dem Putzeimer durch ein Krankenhaus. Für 800 Mark im Monat. Pech gehabt. Und wurde am Vormittag Ivan Poloskow zum Vorsitzenden der neu gegründeten eigenständigen KP gewählt. Poloskow gilt als Hardliner und heftiger Kritiker Gorbatschows, für den Staats- und Parteichef also noch einmal ein Brocken auf dem ohnehin steinigen Weg vor dem nächsten Parteitag. Ein Kommentar von Hans-Peter Riese. Das Lager der konservativen Apparatschikis hat sich in Russland durchgesetzt und man darf vermuten, dass es auch auf dem Parteitag eine Mehrheit zustande bringt. Aber man muss fragen, eine Mehrheit wofür? Ein politisches Programm hat Poloskow im eigentlichen Sinne nicht vorgetragen. Im Gegenteil. Er bekennt sich öffentlich zur Perestroika, fordert Gorbatschow auf, an der Spitze der Partei zu bleiben und hofiert sogar seinen Gegenkandidaten bei der Wahl zum Vorsitzenden des Parlaments Russlands, Boris Jelzin, indem er ebenfalls für die Souveränität der Russischen Föderation eintritt. Aber dies alles dürfte nicht viel mehr sein als eine momentane Tarnung. In der Partei hat die Entscheidungsschlacht um die Macht begonnen. Ein ums andere Mal hat Gorbatschow seiner Partei, vor allem deren Zentralkomitee, Beschlüsse abgepresst, nicht selten mit massiven Rücktrittsdrohungen, welche von den Delegierten nur zähneknirschend und mit in der Tasche geballten Fäusten hingenommen worden waren. Das konnte auf lange Sicht nicht gut gehen. Gorbatschow wusste, dass die Partei nicht voll hinter seinem Reformkurs stand und die konservative Gruppe wusste seit langem, dass sie eines Tages offen würde antreten müssen. Sie tat dies aber erst, als sich Führungsfiguren anboten, welche den innerparteilichen Aufstand auch organisieren konnten. Beide deutsche Staaten erkennen die Oder-Neiße-Linie als Grenze an und verzichten auf alle Gebietsansprüche. Dieser Verzicht natürlich das Hauptthema auf dem Treffen der Oberschlesier jetzt in Hannover. Das ist nicht genehm, das Grundgesetz. Ich bin nicht enttäuscht, ich bin empört. Die Stimmung ist explosiv, weil das eine Ungerechtigkeit ist und weil wir überfahren wurden. Sie hätten doch mal eine Volksabstimmung machen können. Das ist doch unsere Heimat. Die kann man doch nicht einfach verscherbeln. Schauen Sie mal, Sie haben doch den Krieg auch verloren und nicht nur wir. Traurig. Wir gingen davon aus, dass die ganze Angelegenheit in einem Friedensvertrag geregelt wird. Und wir haben ja noch keinen. Ich glaube, ein bisschen länger Zeit hätte man sich da von den Politikern schon lange, lange nehmen müssen, um diese ganze Sache ein bisschen anders auszuhandeln. Viele der Vertriebenen fühlen sich von den Politikern verraten. Für sie gehört Oberschlesien immer noch zu Deutschland, ist die Oder-Neiße-Grenze eine unrechtmäßige Grenze. Wenn die individuellen Rechte der Oberschlesier nicht anerkannt würden, dann werde man auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um eine vertragliche Festschreibung der Oder-Neiße-Grenze zu verhindern. Das ließ der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Dr. Herbert Chaya, wissen. Patrick Ehinger berichtete aus Hannover. Auf eine ganz andere Art und Weise haben sich die Veränderungen im Ost-West-Verhältnis auf die extrem Linke in der Bundesrepublik ausgewirkt. Die DKP ist nur noch ein versprengtes, wohl zu vergessenes Häuflein und der in den 60ern an den Universitäten noch schlagkräftige Ableger der MSB Spartakus, der singt sich wohl heute sein.